he would get up in the morning before he went to school. Hip-hop. Say about 4:35. Yes. Mein Name ist Dexter, ich bin 26 Jahre alt und meine musikalische Herkunft ist Heilbronn, also im schönen Baden-Württemberg. Ich glaube, meine allererste Hip-Hop-CD war von Skeelo, wo dieses I Wish, ich weiß nicht, ob du das kennst, war ein ziemlich poppiges Hip-Hop-Lied. So. Das war so 1996, würde ich sagen. Also da war ich 17. Und damit hat es eigentlich angefangen und damals hatte ich auch überhaupt keine Ahnung. Also, und das ist eigentlich normal, ich glaube, wenn man da so in was einsteigt, dass man erstmal überhaupt keine Ahnung hat. Und diese Ahnung entwickelt man ja erst immer, wenn man sich dann eine Weile damit beschäftigt, ne, ist ja klar. Aber lange Zeit nur gehört, also Musik gehört einfach und viel, die ganzen alten Wu-Tang-Sachen gehört. Also, so Sachen, Mobb Deep und also wie so düsteres Onyx und so, solche Sachen haben wir halt alles gepumpt. Ich habe dann in der Schule damals den Obi kennengelernt. Das ist, haben wir damals 99 Elemental Force gegründet. Das war dann unsere erste Hip-Hop-Gruppe sozusagen, genau. Und da war er dabei und noch ein paar andere Jungs. Und da gab es dieses Hip-Hop-EJ oder so, dieses Programm. Das war also ein grottenschlechtes Ding, aber damit hat halt der Obi einerseits mit einem anderen Kumpel irgendwie was aufgenommen und wir halt parallel mit zwei anderen Jungs auch. Und in der Schule sind wir halt aufeinander getroffen und ich dachte halt, als ich den Obi so gesehen habe, da kam dann irgendwie, unsere Klassen wurden zusammengewürfelt und ich kannte den vom Sehen natürlich, aber dachte nie, dass er irgendwas mit Hip-Hop am Hut hatte. Ich meine, wir sind dann schon Hip-Hop-mäßig auch rumgelaufen und er halt überhaupt nicht. Aber er hatte den totalen Oldschool-Plan von den ganzen Della Soul und sowas, hat er alles gehört einfach. Und eigentlich durch diese Zusammenarbeit, das war dann so der Switch zum Produzieren oder zum halt einfach das selber machen. Ich arbeite auch umständlich, wenn andere Leute sehen, wie ich das mache. Ich sample alles und ich sample alles frisch, immer neu ein. Ich habe keine Drum Library oder keine CD, wo Drums drauf sind, sondern ich nehme immer meine Funk Breaks, Rock Sachen und was ich halt habe. Und ich habe auch viele Platten nur mit irgendwelchen Drum Loops drauf und so. Und für mich ist immer wichtig, es ist immer frisch einsample. Ich habe auch kein MIDI Keyboard oder ich setze das in diesem Ordner, diese Sounds hin mit der Maus. Ich klicke das rein. Also, aber es funktioniert so und ich setze es so, dass es sich das auch anhört, als hätte ich das gespielt. Also das ist mir halt irgendwie auch wichtig, dass man das hört. Ich habe jetzt eine MPC gerade, also eine alte. Ich hatte auch mir gedacht, eigentlich hatte ich ja schon mal Bock drauf und auch hier mit. Macht auch total Spaß, bloß ich habe da keinen Zip-Drive dazu und immer wenn man die MPC ausmacht, ist der Beat weg, den man damit gemacht hat. Und mir geht es auch echt auf die Nerven, so die Samples schneiden und das dauert mir alles zu lang und dann mit den Effekten und ich benutze viel Kompressoren und viel. Da habe ich irgendwie einfach nicht die Lust dazu, mich da so nochmal reinzufuchsen. Obwohl mich die MPC schon reizt, also steht die da halt in der Ecke rum und das Zeug klingt auch so gut und ich bin eigentlich zufrieden, wie ich es mache. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit MPC plötzlich Beats machen würde, wäre es ein Schritt zurück für mich. Also, ja. Wenn ich weiß, ich habe irgendein Sample, was weiß ich, aus irgendeinem Giallo, aus einem Horrorfilm, italienischen Horrorfilm oder so, und dann weiß ich, das ist ein Sample, da will ich jetzt Siop draufhören oder Dilemma draufhören, dann setze ich auch die Drums wieder ganz anders einfach. Weil ich weiß, also mir gefällt es dann auch selber wieder einfach so einen straighten 90er Hip-Hop-Loop zu machen. Dass man dann auch wieder auf die Nerven geht, die Drums immer so irgendwie freizusetzen. Jetzt machen wir auf einen straighten Loop, kombiniere das dann und dann weiß ich, klingt wieder ein bisschen anders, das wäre was für denjenigen. Oder wenn ich jetzt, manchmal habe ich Lust auf ganz langsame Sachen und die dann auch wieder abstrakt sind, so Residuen aus der Antikon-Zeit sozusagen. Und dann weiß ich, okay, das kann man im Audio mal schicken. Also das ist. Aber für mich selber, wenn ich instrumental produziere, dann geht das schon einfach eher in die Beat-Richtung, also in die versetzte Drums. So ein bisschen, deswegen mag ich auch so die Flaco und Hubert Davis und so diese Leute, die machen das eigentlich so auf die Art, wie ich das eigentlich auch mache. Und es sind auch plötzlich Leute, die unabhängig voneinander plötzlich aufgetaucht sind und wo man dann irgendwie zumindest musikalisch irgendwie so eine Verbundenheit gesehen hat, ah ja krass, der macht das auch so und der macht das so und ach, so würde ich das auch machen, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich ganz lustig, dass dann so ein ähnliches einen ähnlichen Ansatz halt haben. Und die sind auch alle von Dilla oder von, so in, von Madlib oder so inspiriert worden. Allein schon diese Drums so zu setzen, das ist, hat Dilla quasi erfunden, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Leute übertreiben es halt dann auch noch mit diesen, diese Drums so krass zu versetzen. Also was weiß ich, wenn man sich dann Hudson Mohawk oder Flying Lotus und solche Sachen anhört, die haben das als Grundlage genommen, haben es dann noch ein bisschen überspitzt. Einfach dieses, dass der Beat gerade noch irgendwie hält, so zusammenhält, kurz bevor, und dass man denkt, boah, scheiße, das. Und manche gehen dann, also Hudson Mohawk ist mir dann teilweise schon ein bisschen zu krass. Ich denke, ich mache gerade so eine, auch so eine Art Beat-Tape. Das eigentlich ist es schon fertig. Und weil ich irgendwie dann auch wieder voll gerade Jazz höre. Und da habe ich mich ja wirklich jetzt die letzten 2-3 Monate komplett auf dieses Thema auf das Thema Jazz eingelassen. Also so richtig, ich habe mich abends Miles Davis Biografie gelesen. Und dann habe ich was von John Coltrane gelesen und dann habe ich mir was von Sun Ra durchgelesen, von diesem verrückten Jazzmusiker halt. Das war dann schon komplett Free Jazz und also Sun Ra war halt ein ultra verrückter Mensch. Aber es ist auch einer von meinen, sample ich viel davon von ihm. Und ich habe mich da wirklich komplett, ich habe diese Jazz-Beats gemacht, ich habe mich darüber belesen. Irgendwie dachte ich, jetzt bin ich irgendwie 2 Monate voll komplett drauf hängen geblieben. Und dann, boah, und dann, ah, der hat bei dem in der Band mitgespielt, ja krass, okay, dann muss ich aber hier noch so vermerkt für mich, ja, okay, muss ich auch noch was drüber erfahren. Und dann bin ich dann auch so wissenshungrig. Und dann versuche ich dann auch das in dieses Wissen, also was man sich jetzt relativ frisch eingeeignet hat, auch, muss man auch sagen, aber dann auch in das mit einzubeziehen. Und dann habe ich halt dann diese Beats so verknüpft mit teilweise Interview-Schnipseln oder aus, die ich dann irgendwo bei YouTube gefunden habe oder so, dann das mit rein zu, als Skits oder so mit gefunden. Und dann dachte ich, ey krass, und dann habe ich ein richtig cooles Interview irgendwie aus dem dänischen Fernsehen oder so, wo er echt irgendwie so ein bisschen was erzählt, und das habe ich dann einfach davor und dahinter hingeklatscht. Oder irgendwelche, gab es auch mal in den 50ern so eine Sendung, wie hieß die, The Subject is Jazz hieß das, glaube ich, also das war 50ern oder so, ja, und dann gab es halt dann eine Sendung, The Future of Jazz, und dachte ich, oh cool, das nehme ich jetzt als Aufhänger, und dann kommt dann einfach so ein Gedudel und dann so eine, so ein Jazz-Gedudel, wenn man böse sagen will, ja, und dann so eine richtig geile 50er-Jahre-Stimme, The Future of Jazz und so, ja, das ist halt auch geil, das nehme ich und so, und oh, House for Tonight, bla bla bla, und dann dachte ich, alles klar, das wird Intro und alles. Und dann habe ich das als Aufhänger genommen, habe alles komplett auf Jazz gemünzt und immer so ein bisschen mit in Bezug auf die Künstler, und dann nenne ich auch teilweise die Namen in den Liedtiteln, beziehe ich den Namen mit ein und so, und dachte, so eine kleine Kurzzeitreise mit Jazz, und das, ja, und dann, das ist ziemlich, normal bin ich kein so ein Konzepttyp, der dann, also gerade bei Beats sowieso nicht, aber da wäre ich dann so drauf hängen geblieben, und das ist jetzt fast fertig und das ist echt gut, und ich muss mir echt überlegen, wie ich das jetzt am ordentlichsten rausbringe. Ich habe keinen Bock, das als Free Download rauszubringen, weil das, ich habe mich da echt, aber weiß nicht, vielleicht gehe ich mal bei NPM pausieren damit. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Es waren eher viele kleine Sachen, auch gar nicht so besondere Sachen, also einfach so Momente, die man hatte, meistens eigentlich nicht irgendwelche Konzerte oder so, sondern einfach beim Musik hören, dass man da so irgendwie, wobei eigentlich muss ich sagen, ein richtig großes Erlebnis war, als ich Wu-Tang Clan dann komplett ohne ODB natürlich, der war ja da schon tot, die waren auf dem Hip-Hop Open und ich bin nur wegen Wu-Tang Clan da hingegangen und dann habe ich mich ganz nach vorne wie, also normal bin ich auf Konzerten eher auch der hinten steht und zuhört so und nicht so richtig abgeht, aber da bin ich da so abgegangen, also die haben ja das ganze alte Album gespielt und so, und das habe ich, hab die ja zum ersten Mal live gesehen und ich war da in der Menge zwischen den ganzen Kids und ich bin, da war ich echt so überglücklich. Und dann so, als dann irgendwie hat dann RZA gesagt, ja, und jetzt Rest in Peace, ODB, bla bla bla und so. Und dann fängt es so an zu regnen und er sagt, ja, das sind seine Tränen und so, ja. Das war ultra pathetisch, ja, einfach. Aber es war in dem Moment so, das war einfach geil. Und da war man einfach da mittendrin und dachte, ey, ich hab das, und ich kenne die ganzen Texte von den alten Alben und ich konnte da alles mitrappen und so. Und das ist krass geil und so. Mir war doch scheißegal, was die Leute um mich rum, so heißt denn das jetzt hier. Aber ich bin richtig, da bin ich richtig abgegangen. Nee, also da sind vielleicht auch immer diese kleinen Sachen. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, jetzt habe ich was Gutes gemacht oder so einfach. Und man weiß es und dann... Also ich bin dann auch so, dass ich mein eigenes Zeug dann selber so überfeiere dann manchmal. Also dann loope ich einfach das Ding und mache nebenher das, räume auf oder irgendwas und höre das wirklich 3 Stunden am Stück. Und das dann immer so... Dann denke ich mir mal, ist jetzt eigentlich bescheuert, jetzt feierst du 3 Stunden dein Zeug. Mein Mitbewohner, der denkt schon immer, hey, sag mal, kannst du immer irgendwie was anderes machen? Und so, ja. Und dann denke ich mir, das ist dann auch so ein Erlebnis, so krass, jetzt war ich irgendwie 3 Stunden komplett in meiner eigenen Welt und so. Ja. Sowas passiert oft. Also, und das können auch andere Leute teilweise überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Da fragen mich dann also auch Kommilitonen oder so, fragen mich dann, ja, was hast du denn gestern noch alles gemacht? Ja, ich war zu Hause und habe Beats gemacht und so. Was hast du gemacht? Ja, Beats. Ich habe halt Musik produziert. Aha. Ja, aber bei dem Wetter und so. Aber wenn jetzt jemand nicht ernst nimmt, was ich mache, dann bin ich ganz, da bin ich wirklich. Oder wenn jemand zu mir sagt, du machst Hip-Hop oder was und so. Und davon einfach auch von dem ganzen Zeug, einfach überhaupt keine Ahnung hat und das dann schon so gleich so verurteilt. Und dann so immer diese Bewegung, yo, und so, du machst Hip-Hop und so. Da bin ich echt so, ey, halt die Fresse, ich halt einfach dein Maul. Aber ich meine, das ist, weil, eigentlich bin ich auch kein so ein pathetischer Typ, so, aber um das so zu sagen, aber für mich hängt da einfach so viel dahinter oder so viel dran, dass ich mich da teilweise echt, verletze ist so viel gesagt, aber wenn es dann jemand einfach nicht ernst nimmt, was ich mache, dann, ich meine, ich nehme mich selber überhaupt nicht ernst. Also, das heißt, ich nehm meine Musik schon ernst, aber ja, nicht so ernst, wie jetzt Kurt seine Texte ernst nimmt zum Beispiel. Oder weißt du, dieses, wenn ich rap, will ich auch nicht irgendwas Krasses transportieren, sondern ich rap halt, weil ich irgendwie was hinrotzen möchte. Und so, ich bin eher dann technisch interessiert. Und wenn ich dann schreibe, dann sind es auch oft Battle-Texte und so, ja. Aber ich sehe mich jetzt nicht als ein Mensch, der irgendwas Krasses aussagt. So. Ich sage das halt dann mit dem Beat, mit der Musik und das kann ich einfach besser. Und, ja, und das, wenn das jemand dann nicht ernst nimmt, dann bin ich schon irgendwie, weiß nicht. Das kränkt mich. Ja. Dann liege ich dann heulend zu Hause im Bett. Wenn man das jetzt so sagt, also das ganze Musikding, also für mich ist es einfach immer irgendwie ein Gefühl, was in einem auslöst. Und ich bin nie derjenige gewesen, boah, dieser und jener Rapper hat mir jetzt irgendwas erzählt, so eine Weisheit mir mit auf den Weg gegeben oder so. Weil ich war schon immer dagegen, dass mich irgend so Typen erziehen wollen. Also weißt du, wenn jetzt hier, ich trage den Schmerz in mir und ich muss das kanalisieren durch meinen Rap oder irgendwie so, das ist halt das ist extrem langweilig, extrem. Also was kann ich mir nicht anhören? Und da wird mir schlecht, wenn ich das höre, wenn jemand über seine verflossene Liebe ernsthaft rappt oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, das ist eklig. Also das kann ich mir da nicht anhören. Und meistens haben auch die Leute, die das machen, auch keine coolen Beats. Von daher sind die für mich gleich von vornherein gestorben. Ja, also kommt man dann zum nächsten, wenn der Beat nicht cool ist, dann kann ich mir den Rap meistens auch nicht anhören. Ich sehe die Musik einfach dahinter und das ist nicht speziell Hip-Hop, aber das ist einfach schon wirklich ein wichtiger Lebensbestandteil, ist einfach so. Und das ist schon einfach viel, also wenn, ich, ist wichtig. Und ich sehe es auch an anderen Leuten, dass bei anderen Leuten keinen so einen Stellenwert hat. Zum Beispiel, wenn man irgendwelchen Nerd-Talk über irgendwelche Samples oder was weiß ich. Ich meine, wenn ich hier mit dem A-Rock aus Regensburg, was hat mit dem DJ Scientist jetzt so ein Mixtape gemacht mit nur so christlichen deutschen Funk-Sachen. Also ganz irgendwo in der staubigsten Ecke gedickt halt einfach. Und gerade dieser Nerd-Talk, wo dann andere Leute einfach nicht verstehen, hey, über was reden die, sind jetzt bescheuert, seid ihr irgendwie komplett so, ja. Und das ist cool, dass man sowas hat, über was man reden kann, was die anderen irgendwie nicht verstehen und nicht so nachvollziehen kann. Das ist nicht sowas wie, ich spiele Fußball, ja, ich auch, okay, Fußball verstehe ich, da schießt man einen Ball ins Tor, so. Aber bei dem ist es so, ich verstehe das nicht, was die da machen. Oder ich kann das nicht nachvollziehen, das ist doch vollkommen bescheuert. Wie kann man Zeit dafür aufwenden? Ja? Klar, jeder rappt eigentlich und jeder macht Beats, aber man macht schon noch irgendwie was Besonderes. Wenn man es halt in der Richtung betreibt, wie ich das mache oder wie wir das tun, dann ist es irgendwie schon irgendwie was Besonderes. Und das weiß ich auch, dass es irgendwie was Besonderes ist und was halt nicht jeder macht. Also gerade diese Digging-Sachen. Und so. Wenn man sich da halt voll drauf einsteigt und dann Und das ist eigentlich das für mich, dass es irgendwie was ist, was nicht jeder hat. Und es ist was, was einem keiner wegnehmen kann. Und es ist mir auch scheißegal, ob ich jetzt da Erfolg habe oder hier. Oder ich mache das einfach. Ich mache es wirklich für mich. Und es ist ja, was Besonderes einfach. Das ist für mich dann Hip-Hop, würde ich jetzt mal sagen. Oder Musik einfach. Vielleicht habe ich es so ganz gut ausgedrückt. Was schwer ist, schwer auszudrücken, so eine Frage zu beantworten. Ich habe in den letzten zwei Monaten ziemlich viel aufgelegt, also auch in ganz Deutschland, und bin immer viel rumgefahren und nach der Arbeit freitags los, sonntags zurück. Und dann dachte ich, ey, scheiße, werde ich das so durchziehen können? Wie weit kann ich das machen, ohne dass es meine Arbeit dann irgendwie... Aber dann, ja, irgendwann kommt dann der Punkt, da geht das eine, kommt dem anderen in die Quere und das wird dann schwer. Und vor dem Punkt habe ich ein bisschen Angst einfach. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass ich Produzent bin, weil Beats machen kann, werde ich immer können und so auch meine Sachen unters Volk bringen können, einfach ohne, dass ich selber Rap oder auftrete oder auflegen muss. Deswegen glaube ich, dass ich das auch weiter betreiben kann. Ja, das ist, aber es wird schwer, glaube ich. Es wird ein bisschen schwierig. They've risked their freedom and perhaps their lives playing jazz records forbidden by their country.